Abschnitt 64 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse, Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 64. Ein Ritualmordprozess, Teil 3. Der Vorsitzende forderte nun den Angeklagten auf, noch einmal genau zu sagen, wo er sich am 21. Januar 1884 aufgehalten habe. Der Angeklagte erzählte, wie am ersten Verhandlungstage. Am Abend sei er zuletzt in dem Gastlokal von Stenzel in Schurz gewesen. Schon als er dorthin kam, hatte er so viel getrunken, dass er gar nicht wisse, wie er nach Hause gekommen sei. Am 22. Januar des Morgens, etwa gegen 6,5 Uhr, es war schon Tag, sei er dem jüdischen Schächter Blumenheim gegangen, um diesen zu ersuchen, ihm ein am Tage vorher gekauftes Rind koscher zu schlachten. Blumenheim sei jedoch verreist gewesen. Der Vorsitzende stellte fest, dass Blumenheim am äußersten Ende des Dorfes, und zwar auf dem Wege nach Stargard, entgegengesetzt von dem Fundort des Ermordeten gewohnt habe. Vorsitzende: Sie wissen, dass eine Zeugin hier bekundet hat, sie habe am 22. Januar des Morgens einen Mann, der Ihnen an Figur gleicht, in der Nähe des Fundorts gesehen. Ein anderer Zeuge behauptet, dass er sie mit einem Sack auf dem Rücken auf jenem Wege getroffen habe. Angeklagte: Das ist alles Lüge. Fleischermeister Daniel Mirotke: Am 21. Januar 1884, nachmittags, war ich mit dem Angeklagten in Mirotke zusammen, um mit ihm gemeinschaftlich ein Rind zu kaufen. Wir haben viel, wohl 12 Liter Braunbier mit Rum getrunken. Als wir uns gegen 4 Uhr nachmittags trennten, war Berend keineswegs betrunken. Wie ich später hörte, ist Berend alsdann in das Gasthaus zu Nürzel gegangen und hat dort 3 Glas Rum getrunken. Gastwirt Nürzel, Mirotke: Am 21. Januar gegen Mittag sei der Angeklagte mit seinem Schwiegervater Czarnicki angefahren gekommen. Nachdem er sich einige Zeit in meiner Gaststube aufgehalten, ist er fortgegangen und etwa gegen 4 Uhr nachmittags wiedergekommen. Er hat längere Zeit mit Czarnicki bei mir gegessen und ist etwa gegen 7 Uhr mit diesem nach Schurz gefahren. Betrunken ist Berend an jenem Abend nicht gewesen. Angeklagte: Ich bin doch betrunken gewesen. Zeuge: Der Angeklagte hat mit mir längere Zeit sehr vernünftig gesprochen. Ich weiß ganz genau, dass er nicht betrunken war. Auf Befragen des Vorsitzenden sagte der Zeuge noch: Gleich nachdem Berend verhaftet worden, kam dessen Bruder zu mir und sagte: Na, Nützel, Sie müssen doch auch wissen, dass mein Bruder an jenem Montagabend total betrunken gewesen ist. Ich antwortete: Ich weiß sehr genau, dass Ihr Bruder nicht betrunken war. Angeklagte: Ich bleibe dabei, dass ich an jenem Abend total betrunken war. Andere Zeugen werden dies bestätigen. Altsitze Czarnicki, Stiefvater der Ehefrau des Angeklagten, bestätigte die Angaben des Daniel. Der Angeklagte sei so betrunken gewesen, dass er, als sie nach Schurz fuhren, ihm die Leine abnahm, da er befürchtete, Berend werde infolge seiner großen Trunkenheit vom Wagen fallen. Gegen 8 Uhr abends seien sie nach Schurz gekommen. Berend sei in das Stenzelsche Gasthaus gegangen, während er Pferd und Wagen nach Hause gebracht habe. Sehr bald sei auch Berend nach Hause gekommen, worauf sie sich sämtlich schlafen legten. Am folgenden Morgen seien sie etwa gegen 7 Uhr aufgestanden, Berend sei sehr bald zu dem Schächter Blumenheim gegangen. Nützel behauptete wiederholt, dass Berend nicht angetrunken gewesen. Er habe sich sogar, als er fortfuhr, noch eine Laterne von ihm geliehen. Der Zeuge Czarnicki bekundete ferner auf Befragen des Vorsitzenden: Wenn Berend in jener Nacht die Wohnung verlassen hätte, dann würde er, Zeuge, dies gehört haben, denn er habe einen sehr leisen Schlaf. Gastwirt Stenzel, Schurz: Als Behrendt am 21. Januar 1884 abends zu mir kam, war er betrunken. Meiner Meinung nach aber nicht sinnlos, denn er erzählte ganz genau, wo er gewesen und wie viel er getrunken hatte. Er hielt sich an jenem Abend nur etwa 10 Minuten bei mir auf, ohne etwas zu verzehren. Vorsitzenden: Es ist von einem der Herren Geschworenen in Anregung gebracht worden, einen praktischen Fleischermeister zu fragen, ob ein Fleischer imstande sei, eine Operation, wie sie an dem Ermordeten vorgenommen worden, auszuführen. Staatsanwalt: Ich billige diese Anregung und beantrage, den Fleischmeister Annacker von hier, ferner nochmals den Sanitätsrat Dr. Mehrner, Stargard, und den Departementstierarzt Dr. Hertel von hier zu laden. Der Gerichtshof beschloss dem Antrage entsprechend. Schneider Karau: Behrendt ist mit dem Onkel des Ermordeten, dem Fleischer Sibylle, verfeindet gewesen. Frau Knopf: Ich bin einmal bei Frau Behrendt gewesen, um von ihr Fleisch zu kaufen. Da sagte Frau Behrendt: Was meinen Sie, Frau Knopf? Jetzt wollen Sie den Sibyllaschen Mord meinem Mann aufhalsen, obwohl er schon um 9 Uhr abends zu Hause und total betrunken war. Einige Zeit darauf begegnete ich der Schwägerin des Angeklagten, der Frau Michael Behrendt. Diese sagte: Meine Schwägerin weiß ja selbst nicht, wann ihr Mann nach Hause gekommen ist. Die Ehefrau des Angeklagten bekundete, sie habe sehr geschimpft, als ihr Mann am Abend vor dem Morde erst gegen 9 Uhr abends und total betrunken nach Hause kam. Im Weiteren bestätigte die Zeugin die Behauptungen ihres Mannes. Frau Brendel bejahte auf Befragen des Vorsitzenden, dass sie mit Behrendt verfeindet sei, sie werde aber die Wahrheit sagen. Sie habe eines Abends gehört, wie die Tochter des Angeklagten zu ihrer Mutter sagte: Mutter, weshalb weinst du? Essen bekommst du ja vom Onkel. Frau Behrendt erwiderte: Was habe ich vom Essen? Als eine Weile darauf das Kind wieder sagte: Mutter, weine doch nicht. Wenn du Geld brauchst, dann hast du ja nur nötig, zum Priester zu gehen. Dann bekommst du ja wieder Geld. Erwiderte Frau Behrendt: Ja, das Geld hat mich und den Vater ins Unglück gebracht. Der Onkel weiß ebenso gut alles wie der Vater, aber jetzt sitzt er zu Hause und lacht uns aus. Sie, Zeugen, habe zunächst nicht gewusst, was diese Äußerung für eine Bedeutung habe. Vorsitzende: Sie hielten es aber für wichtig genug, um das Gespräch zur Einsage zu bringen? Zeugen: Ich habe nichts angezeigt. Ich habe das Gespräch der Frau Knopf erzählt. Diese wird es wohl angezeigt haben. Verteidige: Weiß die Zeugen, dass in Schurz das Gerücht verbreitet war, der katholische Geistliche Kiepert zu Schurz und dessen Bruder, ein Rentier, haben dem Behrendt Geld gegeben, um den Sibylle zu schlachten und das Verbrechen den Juden in die Schuhe zu schieben? Zeugen: Davon weiß ich nichts. Angeklagte: Ich habe gegen den Gatten der Zeugen einen Prozess gewonnen. Seit dieser Zeit hat letztere einen großen Hass gegen mich. Vorsitzende: Der Angeklagte ist am 10. Mai 1884 verhaftet worden und die Äußerung will die Zeugen am 22. Oktober 1884 gehört haben. Wenn sie einen Hass gegen den Angeklagten gehabt hat, dann hätte sie schon früher diesem Hass Ausdruck geben können. Arbeiter Mankowski, ein 20-jähriger Mensch, war ebenfalls, wie die meisten anderen Zeugen, nur der polnischen Sprachen mächtig. Er musste deshalb auch mit diesem mittels Dolmetschers verhandelt werden. Er bekundete: Ich kenne Behrendt schon seit langer Zeit vom Sehen. Gesprochen habe ich niemals mit ihm. Am 22. Januar 1884 hatte ich in Stargard Termin. Ich ging deshalb schon frühzeitig von meinem Heimatsdorfe Czerwinsk weg. In Schurz, vor dem Thiessenschen Gasthof, es war kurz nach 6 Uhr, traf ich einen ziemlich großen, starken Mann mit grauem Rock und starkem Schnurrbart. Der Mann trug einen Sack auf dem Rücken und ging den Weg nach Czerwinsk zu. Es war noch etwas dunkel, ich konnte deshalb nicht genau erkennen, was der Sack enthielt. Es schien mir jedoch, als hätte ein Kopf aus dem Sacke hervorgeschaut. Blut habe ich an dem Sacke nicht wahrgenommen. Es war mir so, als wäre der Träger des Sackes Berend gewesen. Genau kann ich es nicht sagen. Vors. Wodurch kamen Sie darauf zu glauben, dass der Mann Berend gewesen ist? Zeuge. Ich glaubte, ihn an seiner Figur und an seinem Gange zu erkennen. Vors. Sind Sie jetzt auch noch der Meinung, dass es Berend gewesen ist? Zeuge. Jawohl. Vors. Bestimmt wissen Sie es aber nicht? Zeuge. Nein. Vors. Sie wurden erst am 31. Januar 1884 in Schurz vernommen. Dort haben Sie gesagt, Sie haben mit Bestimmtheit in dem Träger des Sackes Hermann Josephsen erkannt. Zeuge. Ein gewisser Zelinski hat mir gesagt, ich solle nur sagen, dass es Hermann Josephsen gewesen ist, denn das haben nur die Juden getan. Vorsitzende. Sie sind alsdann später in Stargard vernommen worden. Dort haben Sie wieder gesagt, es ist Hermann Josephsen gewesen. Dann sind Sie zum dritten Male von dem Berliner Kriminalkommissar Höft im Kulmsee vernommen worden und diesem haben Sie gesagt, Sie haben Berend mit voller Bestimmtheit als den Träger des Sackes erkannt. Zeuge. Heute sage ich die Wahrheit. Ich glaube, es ist Berend gewesen. Bestimmt kann ich es aber nicht sagen. Vorsitzende. Hat vielleicht jemand versucht, auf Ihr Zeugnis Einfluss auszuüben? Zeuge. Nein. Vorsitzende. Alsdann würden Sie gerichtlich in Kulmsee vernommen. Da haben Sie zunächst gesagt, der Träger des Sackes ist Berend oder Hermann Josephsen gewesen. Genau weiß ich es nicht. Nach einer Pause sind Sie wieder vernommen worden. Inzwischen sind Sie mit Zelinski zusammengekommen. Und was hat dieser Ihnen gesagt? Zeuge. Zelinski sagte zu mir, ich solle nur sagen, dass ich Hermann Josephsen begegnet sei. Dann würden die Juden vertrieben werden. Nur die Juden könnten den Mord verübt haben. Vorsitzende. Und als Sie nach einer Pause nochmals vernommen wurden, sagten Sie, Hermann Josephsen ist es gewesen. Zeuge. Ich wusste in Kulmsee auf dem Gericht schon gar nicht, was ich spreche. Ich wurde durch das Anschreien ganz verrückt gemacht. Es wurde mir gesagt, ich komme ins Loch. Außerdem sah ich Leute mit vielen Schlüsseln, deshalb bekam ich Angst. Heute sage ich aber die Wahrheit. Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden bekundete der Zeuge. Am Nachmittage des 22. Januar 1884 sei er mit seiner Mutter im Walde gewesen. Bei dieser Gelegenheit habe ihm diese von dem Morde Mitteilung gemacht. Darauf habe er bemerkt, er habe am Morgen einen Mann mit einem Sacke gehen sehen, das könnte der Mörder gewesen sein. Vorsitzende. Sagten Sie Ihrer Mutter, wem Sie begegnet sind? Zeuge. Nein. Vorsitzende. Ist jemand bei Ihrer Mutter gewesen, der gesagt hat, Sie sollen gegen die Juden aussagen? Zeuge. Ja. Der Beschreibung nach ist Berend gewesen. Vorsitzende. Sie haben gesagt, der Mann trug eine Mütze, etwas ins Gesicht gedrückt? Zeuge. Jawohl. Der Vorsitzende zeigt dem Zeugen zunächst die Mütze des Angeklagten. Diese ist es nicht gewesen, sagte der Zeuge, denn die Mütze, die der Mann getragen, hatte einen Schirm. Als dem Zeugen nun die Mütze des Josephsen gezeigt wurde, die einen Schirm hatte, sagte er, so kann die Mütze ausgesehen haben. Alsitzer Grücke. Am Sonnabend nach dem Morde sei er mit Mankowski in Stargard zusammengetroffen. Dort habe Mankowski ihm gesagt, der Mann mit dem Sacke, den er getroffen, sei Hermann Josephsen gewesen. Mankowski. Das habe ich allerdings gesagt. Es würde eben allgemein gesagt, die Juden haben den Mord begangen. Deshalb nahm ich damals an, Hermann Josephsen ist es gewesen. Da alle sagten, sie sagen die Wahrheit, da sagte ich es auch. Vorsitzende, sagen Sie denn heute die Wahrheit? Zeuge, ja, was ich heute sage, ist wahr. Arbeiterfrau Mankowski, die Mutter des Vorzeugen. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich meinem Sohne von dem Morde Mitteilung machte. Als ich ihm davon erzählte, sagte mein Sohn sofort, ich bin am demselben Morgen einem Manne begegnet, den ich mit Bestimmtheit als den Berend erkannt habe. Dieser trug einen Sack auf dem Rücken, aus dem ein Kopf herausgeschaut hat. das wird wohl der Mörder sein. Einige Tage später ist ein Mann zu mir gekommen, der meinen Sohn sprechen wollte. Ich erkenne in dem Mann mit Bestimmtheit den Angeklagten wieder. Vorsitzende. Auf dem Amtsgericht zu Kulmsee wurde Ihnen Behrendt vorgeführt. Da sagten Sie, Sie können den Mann nicht genau wieder erkennen. Zeugen. Heute erkenne ich aber den Angeklagten mit Bestimmtheit wieder. Vorsitzende. Ich muss allerdings bemerken, dass die Zeugen auf dem Gericht zu Kulmsee ohnmächtig wurde und vom Stuhle fiel. Ihre Aussage wurde deshalb auch bloß registriert. Der Ehemann Mankowski hatte wohl von den Erzählungen seiner Frau etwas gehört. Genaues vermöchte er aber nicht zu bekunden. Auf Befragen des Verteidigers bekundete Krucher, Mankowski habe ihm erzählt, der Mann mit dem Sacke habe sich die Hand vors Gesicht gehalten, anscheinend, um nicht erkannt zu werden. Auf weiteres Befragen bekundeten Mankowski und Tschekalowske übereinstimmend, der Mann habe den Sack so getragen, dass er zwei Enden in den Händen hatte. Am vierten Verhandlungstage erschien nochmals die Gattin des Angeklagten als Zeugen. Sie bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, wir haben zwei Kinder, Vermögen besitzen wir nicht. Mein Mann hatte zwei Anzüge, den Anzug, den er jetzt trägt, und noch einen anderen, ferner einen langen Überzieher, ein paar graue Hosen, eine Pelzmütze und eine Seidenmütze, ein paar Stiefel, die er jetzt trägt, und ein paar zerrissene, die auf dem Boden liegen. Säcke zum Fleisch tragen haben wir nicht. Fleischmeister Daniel. Er trage nur kurze Stiefel. Behrendt habe seines Wissens auch immer, auch am Tage vor dem Morde, das wisse er ganz genau, kurze Stiefel getragen. Vor etwa 6 Jahren habe Behrendt einmal lange Stiefel gehabt. Altsitzer Czarnicki beschrieb die Kleidung des Angeklagten ebenso wie Frau Behrendt, nur bemerkte er, dass Behrendt einen langen grauen Pelz und zwei Paar Stiefel, ein paar lange und ein paar kurze, gehabt habe. Wenn er lange Stiefel anhatte, dann trug er die Hosen in die Stiefel gesteckt. Am Abende vor dem Morde habe der Angeklagte lange Stiefel getragen. Als dann wurde Kriminalkommissar Höft, Berlin, vernommen. Ich wurde von dem Minister des Innern beauftragt, in der Schurzer Mordaffäre Recherchen anzustellen. Ich fuhr zunächst zur Staatsanwaltschaft nach Danzig. Alsdann fuhr ich nach Stargard und suchte mich dort aus den Akten zu orientieren. Hierauf fuhr ich nach Schurz, um zunächst die Schuld von Josephsen und Genossen festzustellen. Ich ermittelte, dass gegen letztere nichts weiter vorlag, als was in den Akten stand, ja, dass vieles davon übertrieben war. Ich erfuhr, dass der Verdacht sich auf Behrendt lenkte. Ich ermittelte, dass Behrendt nicht, wie er behauptete, an jenem Abend zu Hause, sondern bei Stenzel gewesen sei, und dass er der Erste gewesen, der aussprach, den Mord können nur die Juden begangen haben. Vorsitzende. Das waren bloß Gerüchte? Zeuge. Ja. Den Arbeiter Mankowski konnte ich zunächst vernehmen, da dieser auf Außenarbeit war. Inzwischen erzählte mir der Besitzer Hoffmann, er habe dem Angeklagten bei Gelegenheit der Obduktion des Ermordeten gesagt, man hat in Berlin einen Apparat, wonach man das Auge des Ermordeten fotografieren und dadurch die Person des Mörders erkennen könne. Behrendt sei infolgedessen furchtbar erschrocken, sei leichenblass geworden und habe laut gestöhnt. Einige Zeit darauf habe Behrendt in Tscherwinsk ein Schwein gekauft und gesagt, das Schwein wird sich hoffentlich gut schlachten. Darauf habe der betreffende Schweineverkäufer gesagt, Behrendt, ich möchte Ihnen raten, schlachten Sie nur immer Schweine, aber nicht Menschen. Behrendt sei infolgedessen leichenblass geworden. Am Abende vor dem Morde soll Behrendt ein Rind gekauft, aber erst einige Tage später abgeholt haben. Ursprünglich habe Behrendt gesagt, er wolle das Rind koscher schlachten. Als ihn jedoch die Frau des Gutbesitzers Kegler, von dem er das Rind gekauft, bei der Abholung des Rindes fragte, nun, werden Sie das Rind koscher schlachten? Habe Behrendt in großer Erregung geantwortet, nein, ich schlachte nicht mehr koscher, ich will mit den Juden absolut nichts mehr zu tun haben. Berend sei außerdem so sehr niedergeschlagen gewesen, dass Frau Kegler zu ihrem Mann sagte: »Niemand anders als Berend ist der Mörder. Er ließ mir nun Zulinski kommen. Dieser sagte mir, Mankowski habe gelogen. Ich fuhr alsdann nach Kulmsee und ließ mir Mankowski kommen. Dieser sagte mir zunächst, er habe am fraglichen Morgen Hermann Josephsen getroffen. Als ich ihn hierauf fragte, ob er schon zur Osterbeichte gewesen, rief er aus, oh mein Gott, ich habe gelogen.« Ich forderte nun den Mankowski auf, doch die Wahrheit zu sagen. Mankowski sagte, ich habe nicht Hermann Josephsen, sondern Berend an jenem Morgen mit einem Sacke auf dem Rücken gesehen. Berend hatte einen grauen, kurzen Pelz an. In dem Sacke schien Berend ein Kalb zu tragen. Am unteren Ende glaubte er, Mankowski, aber einen Menschenkopf gesehen zu haben. Als ich ihn nun fragte, weshalb er den Josephsen bezichtigte, antwortete er mir, Zelinski habe ihm gesagt, er solle nur sagen, Hermann Josephsen ist es gewesen, denn das könnten nur die Juden tun. Als er nach Schurz zum Termin geladen wurde, haben ihn Zelinski und Berend am Eingange des Dorfes erwartet. Zelinski habe ihm gesagt, er solle nur bekunden, dass er den Josephsen getroffen. Als er erwiderte, das kann ich doch nicht sagen, habe Zelinski ihm bedeutet, sage nur stramm, dass du Josephsen getroffen hast. Wenn du so sagst, dann werden die Juden vertrieben und du bekommst viel Geld. Es wird schon für dich gesammelt. Die reichen Herren haben alle gegeben, Schwarz und Kiepert sogar je 20 Mark. Als er vom Termin kam, haben Zelinski und Berend ihn wieder erwartet und ihn gefragt, wie er ausgesagt habe. Er habe geantwortet, er habe den Josephsen als den ihm begegneten Mann bezeichnet. Daraufhin habe Berend ihn mit Wurst, Brot und Bier traktiert. Im Weiteren sagte mir Mankowski, einen Tag nach dem Morde sei Berend bei seiner Mutter gewesen und habe ihn sprechen wollen. Als die Vernehmung mit Mankowski beendet war, rief dieser aus, Gott sei Dank, jetzt ist mein Gewissen rein. Vorsitzende: Haben Sie dem Mankowski irgendwie gedroht oder ihn angeschrien? Zeuge: Keineswegs, ich habe ihn, wie mir das stets eigen ist, in aller Ruhe vernommen. Auf dem Gericht zu Kulmsee hat Mankowski seine mir gemachte Aussage wiederholt und als ihm Berend vorgeführt wurde, sofort gesagt, jawohl, das ist der Mann, den ich an jenem Morgen getroffen habe. Als Berend der Mutter des Mankowski vorgeführt wurde, sagte diese, ich erkenne den Mann mit voller Bestimmtheit wieder, das ist der Mann, der bei mir gewesen und nach meinem Sohne gefragt hat. Ich erfuhr außerdem, dass Frau Hoffmann und eine Frau Kaufmann-Jacobi öffentlich die Behauptung aufstellten. Berend hat den Mord begangen. Berend wollte deshalb die Frauen verklagen, er hat es jedoch nicht getan. Die Art der künstlichen Operation der Leiche war mir außerdem ein Verdachtsmoment gegen Berend. Endlich sagte mir Berend, dass er den Zelinski gar nicht kenne und dass er nicht bei Mankowski, überhaupt niemals in Szczecin gewesen sei. Als ich ihm nun vorhielt, Szczecin ist nur wenige Stunden von Szczecin entfernt. Sie, die sie fast täglich über Land fahren, müssen doch schon in Szczecin gewesen sein, gab er diese Möglichkeit zu. Ich beantragte nun seine Verhaftung, die am 10. Mai vorigen Jahres erfolgte. Verteidiger: Hat der Herr Zeuge festgestellt, welche Beziehungen Zelinski mit dem Angeklagten hat? Zeuge: Nein. Polizeisergeant Bartke: Ich war zur Zeit Polizeisergeant in Kulmsee und diente bei der Vernehmung des Mankowski dem Herrn Kriminalkommissar Höft als Dolmetscher. Angeschrien oder gedroht habe ich den Mankowski in keiner Weise. Als ich dem Mankowski sagte, er könne sich doch wohl irren, vielleicht sei es doch Josephsen gewesen, den er am fraglichen Morgen getroffen, antwortete er, »Nein, ich irre mich nicht. Hermann Josephsen ist fast bartlos, während Berend einen dicken Schnurrbart hat.« Mankowski bezeichnete mit voller Bestimmtheit den Berend als den Mann, den er getroffen habe. In dem Sacke habe oben ein Kopf, der wie ein Menschenkopf aussah, hervorgeschaut, und am unteren Ende glaube er ein paar Füße gesehen zu haben. Der Zeuge bestätigte im Weiteren die Bekundungen des Kriminalkommissars Höft. Letzterer bemerkte noch, Ich sagte zu Mankowski: Könnten Sie denn das Gesicht des Behrendt genau erkennen? Im Monat Januar, gegen 6 Uhr morgens, ist es doch noch sehr dunkel. Darauf antwortete er mir: Ich war schon mehrere Stunden gegangen, mein Auge hatte sich bereits an die Dunkelheit gewöhnt. Die herauf in den Saal gerufene Mankowski bekundete auf Befragen des Vorsitzenden: Angeschrien oder gedroht haben ihm die zwei Polizeibeamten nicht. Er könne aber nicht genau sagen, ob es Behrendt gewesen ist. Der Zeuge gab im Übrigen die Aussage der Polizeibeamten als richtig zu, allein genau wisse er dennoch nicht, ob er Behrendt gesehen habe. Vorsitzenden: Sie haben doch aber, als Sie von dem Herrn Kriminalkommissar vernommen wurden, ausgerufen: oh Gott, ich habe gelogen. Wenn Sie Gott anrufen, sagen Sie dann die Wahrheit? Zeuge: Ja. Verteidiger: Hat der Zeuge den Brief, bezüglich dessen ich gestern die Ladung des Grisoner beantragte, vor seinem Vernehmung bei dem Kriminalkommissar Höft erhalten? Zeuge: Ja. Vorsitzende: Sind Sie mit Josefson befreundet? Zeuge: Nein. Vorsitzende: Nun, was dachten Sie sich, als Ihnen Ihre Mutter schrieb, Josefson lässt grüßen? Zeuge: Ich habe gelacht, im Übrigen das nicht geglaubt. Vorsitzende: Hatten Sie sich denn mit Ihrer Mutter besprochen, was Sie aussagen wollen? Zeuge: Nein. Vorsitzende: Sie sagten früher, der Mann hatte im Rücken seines Pelzes einen Schlitz. Zeuge: Ja, das habe ich damals wohl gesagt, ich erinnere mich aber nicht mehr, ob ich dies in der Tat wahrgenommen habe. Arbeiter Grisoner bestätigte die gestern mitgeteilte Behauptung des Verteidigers. In dem Briefe habe nicht gestanden Josefson, sondern Sohn lässt grüßen. Es wurde festgestellt, dass es in Schurz üblich ist, anstatt Josefson auch Sohn zu sagen. Frau Mankowski wusste über den Brief keine Auskunft zu geben. Schächter Blumenheim: Als ich kurze Zeit vor dem Morde nach Schurz kam, bin ich einmal bei Behrendt vorübergegangen, als letzterer gerade vor der Tür stand. Da rief Behrendt: Nun ist schon wieder ein neuer Jude in Schurz. Anstatt dass die Juden weniger werden, werden sie immer mehr. Der Angeklagte hat außerdem antisemitische Schriften im Dorfe verbreitet, auch im Wirtshause öffentlich vorgelesen. Zelinski hat einmal gesagt: Mankowski ist ein sehr beredter Zeuge. Wenn ich will, wird morgen Hermann Josefson aus der Haft entlassen. Wenn ich aber nicht will, muss er im Gefängnis verfaulen. Ich bin am Montagmorgen vor dem Morde nach Stargard gegangen und erst am Dienstag zurückgekehrt. Ich hörte, dass Behrendt schon einige Tage vorher bei mir gewesen sei und gesagt hat, ich solle nur zu Hause bleiben, er wolle in den nächsten Tagen ein Rind koscher schlachten lassen. Am Morgen des 22. Januar 1884 ist Behrendt in meiner Abwesenheit wiederum bei mir gewesen und hat mich zu sich bestellt, bei ihm ein Rind zu schlachten. Er hat das Rind aber nicht bei mir schlachten lassen. Sanitätsrat Dr. Merner, Stargard, gab noch einmal eine genaue Schilderung von der Art, wie der Ermordete zugerichtet gewesen. Departementstierarzt Dr. Hertel, Danzig: Wenn der Angeklagte schon seit 16 Jahren in der Fleischerei tätig und seit 10 Jahren selbstständig ist, dann kann er sehr wohl die geschilderte Operation ausgeführt haben. Fleischermeister Annacker, Danzig: Möglich ist wohl, dass ein Fleischer die geschilderte Operation ausgeführt hat, aber das kann nur ein Zufall sein, im Allgemeinen kann ein Fleischer eine solche Geschicklichkeit nicht entwickeln. Auf Befragen des Vorsitzenden bemerkte Sanitätsrat Dr. Merner, die Operation konnte nicht in der Dunkelheit ausgeführt werden. Departementstierarzt Dr. Hertel hielt es für möglich, dass die Operation auch im Dunkel ausgeführt worden sei. Hermann Josefson: Er habe vor etwa 15 Jahren, also bis zu seinem 14. Lebensjahre, bei seinem Großvater, der Fleischer gewesen, in der Fleischerei geholfen. Seit dieser Zeit sei er niemals in irgendeiner Weise als Fleischer tätig gewesen. Tierarzt Dr. Hertel: Die Möglichkeit, dass dieser Zeuge die Operation vollführt haben kann, erachte ich auch nicht für ausgeschlossen. Bauersmann Zelinski. Ich kenne den Berend seit etwa 6 Jahren. Soviel ich mich erinnere, habe ich ihn höchstens ein einziges Mal gesprochen. Die Familie Mankowski kenne ich wohl, ich komme mit dieser aber gar nicht zusammen. Ich habe den Mankowski nicht beeinflussen wollen. Ich habe das erste Mal mit Johann Mankowski auf dem Amtsgericht zu Kulmsee gesprochen, aber nur zu ihm gesagt, wenn du meinst, du hast Josephson getroffen, dann musst du es sagen. Blumenheim ist einmal bei mir gewesen und hat mich aushorchen wollen, da wollte ich aber sehen, ob ich aus dem Juden etwas herausbekomme. Es ist unwahr, dass ich gesagt, ich könne bewirken, dass Hermann Josephson schon morgen aus der Haft entlassen werde oder im Gefängnis verfaulen müsse. Ich habe allerdings dem Kriminalkommissar Höft gesagt, Mankowski hat gelogen, weil ich nicht wusste, dass Höft Polizeikommissar ist. Letztere forderte mich auf, mit ihm nach Kulmsee zu fahren, er werde mir die Reise bezahlen. Ich sagte zu dem Kommissar, Sie wollen doch nicht, dass ich ein falsches Zeugnis abgebe. 1 Mark gab mir Höft und 2 Mark gaben mir die Juden zur Reise. Unterwegs sagte mir Höft, sagen Sie nicht fortwährend auf die Juden, die sind es nicht gewesen, sondern sagen Sie auf Berend. Kriminalkommissar Höft in großer Erregung. Ich versichere mich auf meinen Eid, dass diese Angaben des Zeugen vollständig erdichtet sind. Ich habe zunächst dem Zeugen gesagt, ich bin der Kriminalkommissar Höft aus Berlin und bin von dem Herrn Minister des Innern nach Schurz geschickt worden, um den Mörder festzustellen. Zweitens ist die Reise des Zelinski nach Kulmsee selbstverständlich aus Staatsmitteln bezahlt worden und drittens habe ich mit dem Zeugen auf der Reise nach Kulmsee über den Mord überhaupt nicht gesprochen. Vorsitzenden, ich bin von der Richtigkeit dieser Ihrer Bekundung überzeugt. Es steht im Übrigen aktenmäßig fest, dass die erwähnte Reise nach Kulmsee aus Staatsmitteln bezahlt wurde. Zelinski, Ihre Angaben erscheinen wenig glaubhaft. Es ist nicht anzunehmen, dass ein Beamter so pflichtvergessen handeln wird. Zeuge, ich bleibe bei meiner Behauptung. Im Weiteren erzählte Zelinski, Mankowski habe einmal zu seiner, des Zeugen, Frau gesagt, er sei an jenem Morgen dem Hermann Josephson begegnet. Außerdem habe einmal seine Frau geträumt, der ermordete Sibylle sei weiß gekleidet zu ihr gekommen und habe gesagt, Hermann Josephson hat mich im Sacke getragen. Frau Zelinski bestätigte diese Bekundungen. Ende von Abschnitt 64.